Kundgabe 5562. Empfangen durch Bertha Dudde am 21. und 22.12.1952. Nehmet hin und esset. Das ist mein Fleisch. Ich habe das Brot des Himmels für alle bereit, die es empfangen wollen, aus meiner Hand. Denn ich sagte zu meinen Jüngern: Nehmet hin und esset. Das ist mein Fleisch. Nehmet hin und trinket. Das ist mein Blut. Tuet dies zu meinem Gedächtnis. Also teilte ich aus und gab ihnen den Auftrag, gleicherweise auszuteilen in meinem Namen. Wie einfach sind diese Worte zu verstehen und wie werden sie ausgelegt? Ich brach das Brot zum Zeichen, dass ich ihnen eine Nahrung zuführen wollte. Eine Nahrung, die nicht den Körper, sondern die Seele erhalten und kräftigen sollte. Das Brot des Himmels muss euch Menschen zugeführt werden, das Manna, das euren Hunger stillen soll, das euch eine Kraft zuführen soll, die ihr benötigt, um zur Seligkeit zu gelangen. Ich gab meinen Jüngern das Brot, und sie sollten das Gleiche tun, austeilen, was sie durch meine Liebe und Gnade empfangen hatten. Mein Wort, das in Wahrheit mein Fleisch und mein Blut ist, denn ich selbst bin das Wort von Ewigkeit. Und so ich nun mein Wort zur Erde leite, so ein von mir Auserwählter dieses mein Wort direkt empfängt von mir, so reiche ich ihm das Brot des Himmels, zugleich mit dem Auftrag, es auszuteilen den Mitmenschen, denen, die Hunger und Durst haben und vollauf gesättigt und getränkt werden mit meinem Wort. Tue dies zu meinem Gedächtnis. Es soll ein Zeugnis abgelegt werden von mir mit der Verkündigung meines Wortes. Denn ich muss als Erlöser von den Menschen erkannt und anerkannt werden. Und es müssen die Menschen in vollem Glauben meiner gedenken, dass sie nur durch mich erlöst worden sind. Ansonsten mein Erlösungswerk für sie nicht die erlösende Kraft hat durch ihre eigene Schuld. Ich fordere den Glauben an mich als Erlöser der Welt. Und darum kann mein Wort nur dann recht verkündet werden, wenn ich selbst den Menschen verkündet werde, wenn durch mein Wort von mir gezeugt wird. Es ist der Sinn meiner Worte nur zu fassen, wenn mein Geist in euch Menschen wirken kann, der die Kraft ist, die euch von mir zuströmt, so ihr mein Brot des Himmels entgegennehmet. Ich kann euch wiederum dieses Brot nur reichen, so ihr in Verbindung tretet mit mir. Und die Verbindung stellet ihr her durch die Liebe. Ihr könnet wohl mit den Ohren mein Wort entgegennehmen. Doch erst, wenn ihr willig seid, es zu befolgen, wird der Geist der Liebe in euch wach. Und kommet ihr dann mit diesem Liebegeist in euch zu mir, zum Tisch des Herrn, um mit mir das Abendmahl zu nehmen. Dann ist mein Wort, das euch nun dargeboten wird, eine rechte Speise und ein rechter Trank für eure Seelen. Dann nehmet ihr in Wahrheit mein Brot und meinen Wein entgegen. Ihr esset mein Fleisch und trinket mein Blut. Ihr nehmet mich selbst in euch auf, der ich eingehe zu einem jeden, der mir freudig die Tür öffnet, so ich anklopfe, denn in ihm wirket schon der Geist der Liebe. Dann aber ist euch auch jedes Wort verständlich, das ich zu den Menschen sprach, als ich auf Erden wandelte, denn dann erleuchte ich euren Geist. Ich gebe euch Verständnis für alle Zusammenhänge. Ich erschließe euch den geistigen Sinn, während ihr sonst nur den Buchstabensinn erfasset, der euch wahrlich nicht viel Segen einträgt. Denn ihr besitzet dann nur ein totes Wissen, das gleich ist dem Weltwissen, wenngleich es geistige Dinge berührt. Ihr haltet dann wohl starr fest an den Worten Jesu Christi und glaubet, ihn dadurch zu bezeugen. Doch ich verlange mehr von euch. Ich lasse mir nicht genügen an einer Form, die ein scheinbares Erfüllen meiner Worte ist und doch nicht annähernd dem tiefen Sinn dessen entspricht, was ich zu meinen Jüngern sprach. Nehmet hin und esset, nehmet hin und trinket. Das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Tue dies zu meinem Gedächtnis. Amen.